When problems overwhelm us and sadness smothers us, where do we find the will and the courage to continue? Well, the answer may come in the caring voice of a friend. FM4. Heartbeat. Hallo, einen schönen Abend wünscht Robert Rothefer bei einer Ausgabe von FM4 Heartbeat aus der englischen Einschicht, meiner letzten im Jahr 2024 bzw. dem zweiten Teil meines Jahresrückblicks. Alle Dinge, die man zu diesen Anlässen sagen kann, sind schon gesagt. In dieser Nummer aus Peter Parrots diesjährigem Album The Cleansing, I Wanna Go With Dignity. It's a losing battle, trying to be sane. Leaves me tired and listless. If I'm gonna jump in front of a train, I'll wait till after Christmas. Don't wanna overstay my welcome. Don't wanna overstay my welcome. Like hypothermia in the coldest place, too easy to accept its warm embrace. 'Cause I don't wanna overstay my welcome. I wanna go with dignity, please help me. Thinking there was something you could do, it's bad. I know that it's true. The world changed when she turned blue. Peter Parrott. Das hier ist heute der zweite Teil meiner Heartbeat-liebsten Sendungen in Memoriam 2024. Und was diese, meine Sendungen betrifft, kann ich nur sagen, I wanna stay with dignity. Thank you very much. Marina Allen hier wirft einen Stein in die tiefe Schlucht, damit sie My Own Heartbeat hören kann. Denn Love Comes Back. Looking over the edge.

Time to Get Away aus dem Album Dreamers on the Run von BMX Bandits. Ich werde also im Rest dieser zweistündigen Sendung nach dem ersten Teil meiner Auswahl aus den Früchten dieses Jahres vor zwei Wochen noch den Rest davon spielen. Wobei ich ja sagen muss, dieses Jahr sind mir so 3 Stunden an potenzieller engerer Auswahl übrig geblieben. Also habe ich mich dann ein bisschen zugunsten der Dinge entschieden, die nicht nur musikalisch irgendwie zusammenpassen, sondern vielleicht auch derer, die nicht in allzu vielen anderen Jahrescharts vorgekommen sind, ungerechterweise. Zum Beispiel, glaube ich, 8-Pointed Star von Marina Allen, die wir davor gehört haben. Weiß nicht, ob das viel vorgekommen ist. Was bei diesen Charts ja auch immer zu kurz kommt, sind diese 1-2 Songs, Kleinprojekte, weil wir tun zwar immer so, als wäre alles formlos digital, aber wir bleiben dann schon beim Album als großes Ereignis hängen. Hier ist zum Beispiel ein Ohrwurm, der mich 2024 begleitet hat, von der Zusammenarbeit von Paul Buschneck von Paul's Jets und Tobias Hammermüller von Laundromat Chicks, ihr gemeinsames Projekt Comic Figure. Erst hatte ich keine Ahnung, worum es bei diesem Song geht, dann habe ich es auf der Zugfahrt zwischen der englischen Einschicht und London St. Pancras ständig vor mir auf dem Tisch stehen gesehen. Sweet Song, Klammer auf, Stanley Water Bottles. Some of that shit, sweet toys. Everybody's talking about a new style. Everybody's dreaming of the puffy coats, black clothes in the drawer. I want Stanley water bottles. Give me some of that shit. I want to spend the night alone. Watching the birds. the dress is gone. Thematische Bogen zwischen den letzten beiden Songs war, dass es sich dabei um dieses Jahr in Aktion getretene Spin-offs der Wiener Band Laundromat Chicks gehandelt hat. Jetzt gerade Topsy Turvy mit Dressless, dem Viv Albertine gewidmeten Song aus ihrem Album Buttsaw und davor Comic Figure mit ihrem Sweet Song. Ja, und eine Platte, die ein paar Wochen gebraucht hat, würde ich sagen, um ihre Magie zu entfalten, ist das Album von Darren Haymans erster elektrischer Band seit den Tagen von The Secondary Modern oder gar Hefner, nämlich den New Starts. Hat ja auch nicht geholfen, dass ich ein, zwei Songs daraus als Resultat eines Kilohertz Kuddelmuddels etwas slow gespielt habe. Zum Beispiel diesen hier. Klang aber auch gut, muss ich sagen. Klingt so noch besser. A Little Stone. In the morning, when you wake up, when you rise, I won't be there. Gone, I'll drive. I don't know why. There's a little stone in my heart. If you want me, just ping me in my car. I will turn round, I'll come back, it's not far. I don't know why. There's a little stone in my heart. I've been a little blue from July to June. I've got a little stone, can I roll it to you? I'm a little soft, you're a little hard. I've got a little stone in my heart. When I get there, just don't be real slow. Use my pet name, use the safe word that I know. I don't know why. There's a little stone in my heart. I'm your doormat, I'm your satchel, I'm your friend. When you get bored, I'll turn and leave again. I don't know why. There's a little stone in my heart. I lost my way from June round to May. I've got a little stone to carry its weight. You travel slow, I'm too fast. I've got a little soul in my heart. I want to fall into the snow. Drink away, do we go? Leave Me to the Future. So hat das Debütalbum von Ischia dieses Jahr geheißen. Und das, was wir jetzt gehört haben, war, wenn ich mich richtig erinnere, die erste Auskopplung daraus, Sleep, mit seiner Anleitung zum Winterschlaf, der ich mich nicht nur aus saisonalen Gründen schwer anschließen will. Davor hatten wir A Little Stone aus dem Debüt der New Starts. Ja, wie geht man mit so einem Bandnamen ein zweites, geschweige denn ein drittes Album an? Haben die sich das überlegt? Field Music aus Sunderland haben dieses Jahr ihr 9. Album herausgebracht, Limits of Language. Und nachdem ich merke, dass ich nur einen Song daraus in allen meinen Sendungen gespielt habe, kommt hier jetzt noch einer, das Titellied. Feel the benefit of the limits of language. From the way you ordered your drink, from the moment you put your hand on my knee, I knew I'd have you with ease. Did you come here often? Do you know how this thing works? Do you go to bed with a different man every night? Don't tell me I'm the first. You must have heard about me. Everyone knows my name. Everyone knows I'm holy. Holy, holy, holy, holy. All the revolutionaries. Holy, holy. All the jihadis too. Holy, holy. Round the world I'm holy. Holy, holy, holy, holy, holy. You know my name. Everyone does. It's true. It's true. It's true. It's true. That I'm known around here. The barmaids know my name. I've had them all before. You are new. I'll have you too. It's time to give in. From the shores of Havana to Moscow and Tokyo, in French Guyanese, in Cantonese, everyone knows my name. Watching, kiss me and then walk away, walk to the bathroom. Holy Holy aus Jordi Creeps Album The New Sound in seinem Jahr 1 nach Black Midi und davor die nicht minder tighten Field Music. Ja, es gibt ja gar nichts zu sagen gegen kultivierte Tightness, auch aber nicht gegen ihr gepflegtes Gegenteil, die Looseness von Loma zum Beispiel auf ihrem diesjährigen Album How Will I Live Without a Body. Das war bzw. ist daraus der ausgesprochene Hängenbleiber Affinity. I've ever seen. There's something in your eyes today. You're simply not the same. I wanna be a catalyst that makes it all okay. You're trying to write a letter in the rhythms of your breath. We start to say, but now we've talked this elephant to death. 'Cause your bones are your own. Your bones are your own. Your bones are your own. You went out on the ocean on a side. Ein herausragender Song von Seema Cunningham aus Chicago, aus ihrem Album High Roller. Ja, man kennt sie sonst unter anderem als eine Hälfte des Duos Finem. Und ich habe gefunden, dass das gut zusammengegangen ist mit Loma, die wir davor gehört haben. Aber vor allem finde ich ja, dass Seema Cunningham wie eine verlorene Verwandte klingt von Neymar Bock. Und deren Album Below a Massive Dark Land hat in meinen Sendungen dieses Jahres auch eine wichtige Rolle gespielt. Das hier ist auch wieder ein Song, der vielleicht paradoxerweise in keiner dieser erwähnten Sendungen vorgekommen ist dieses Jahr, aber jetzt hierher gehört. Ja, wer macht denn die Regeln hier? Eben Neymar Bock und Gesellschaft sind das mit Age. Bend it all in months. Collaborate for that. seas never went away. Tell me what you Angeli, der Song über die Frau am anderen Ende der Service Line aus Hang in There with Me, dem diesjährigen Album von Amy Rigby. Davor hatten wir Naima Bock und so Jahresrückblicksendungen sind Orte, wo man zum Beispiel feststellen kann, dass eine Amy Rigby, zumal in Gesellschaft eines experimentierfreudigen Reckless Eric, an einem gar nicht so weit entfernten Punkt angelangen kann davon, wo Patrick Flagel alias Cindy Lee und ihr Diamond Jubilee stattfinden. Auch das ein Song daraus, der nicht in meinen Sendungen gelaufen ist und jetzt daher seine letzte Chance in diesem Jahr bekommt. What's it going to take? I feel Let's Do Nothing aus Big Swimmer, dem im Mai erschienenen Album von King Hannah. Davor Cindy Lee. Ihr hört eine Ausgabe von FM4 Heartbeat mit mir, Robert Rothoff aus der englischen Einschicht. Und zwar nicht irgendeine, sondern die letzte in diesem Jahr. Somit die zweite Portion meiner Auswahl ranglistenlos bevorzugter Dinge unter jenen, die dieses Jahr so erschienen sind. Und dabei wiederum deren zweite Hälfte. Und ich glaube, ich bin ja an sich nicht berüchtigt dafür, die Worte zu scheuen, aber jetzt, wo 2024 fast vorbei ist, kann ich endlich zugeben, dass mich der Konzepttext zu Human Art von Wolfgang Lehmann auch nach mehrmaligem Lesen etwas unsicher darüber hinterlassen hat, durch welche Methoden, Zitat, Koinzidenz, Konformität und Korrespondenz am Kontaktpunkt anthropogen AI verhandelt worden sind, beziehungsweise inwiefern die Aufteilung der AutorInnenschaft am Plattenspieler immersive analoge Musiklandschaften und Projektionen in physischen Räumen ermöglicht, die die Evolution alternativer formwandelnder Musikwelten und Lebensformen der Wolfgang Lehmann Gang in Gang setzen. Zumal, jetzt Zitat Ende, ich ja immer nur den Download und nie die zwei simultan zu spielenden 7 Inches besessen habe, die mit diesem Album einhergehen. Aber dieser Song daraus hier, der hat sich in mir festgesetzt von Lehmanns Pop-Inkarnation Mile Me Def gemeinsam mit Kalk, Come Home. Oh, dressed up in bows made of scotch tape and tissue. I wish you could see the garden. Light, My Destroyer. So hat Cassandra Jenkins diesjähriges Album, ihr drittes bisher, geheißen. Das war einer der Schlüsselsongs daraus, namens Tape and Tissue, der einen klanglich verwandten Raum bewohnt zu dem von Wolfgang Lehmann alias Mal mit Def und Kalk im Song davor. Und ein anderes kleines Ereignis des vergangenen Jahres war die Entdeckung eines weithin ziemlich unbekannten Singer-Songwriters, ermöglicht von seinen Fans Big Thief und einem mit jenen gemeinsam aufgenommenen Album namens Dance of Love. Ich spreche von Tucker Zimmerman. Und auf diesem Album war unter anderem dieses quasi Titellied drauf, das in der Mischung seiner Sinnbilder völlig kryptisch bleibt und doch irgendwie wie ein Lied zur Zeit wirkt, das auch seit seinem Erscheinen bloß noch wahrhaftiger geworden ist. Fast so wie bei dem anderen Zimmerman, wenn er gut drauf ist. The Idiot's Maze. Thank you. take a suit, play me flat like a tuba flute. I'll ride you high on a horse ladder too, pump you up with a breathing tube, pick you up, remind you why I remind you of a bottleneck tie. Poke me a joke in the hole of my shoe, give me a taste of the Jumpin' Jack juice. Swap me a mosquito, cause a rumble in the jungle when you turn him loose. I'll take you away like a Chinese feast, take you out to the old ball game, bring you back with the roundhouse punch. Wehrlos gegenüber diesen Beatles-Akkordfolgen, mit denen Kate Bollinger da um sich wirft, und es gibt eigentlich keinen guten Grund, das zu verheimlichen. Songs from a Thousand Frames of Mind hat ihr heuriges Album geheißen. Das davor war Tucker Zimmerman, und eine der Bands, die man auch nicht für selbstverständlich nehmen sollte, während sie Kapitel um Kapitel zu ihrer langen, geduldig erzählten Geschichte hinzufügen sind, Some of the Velvet Rat. Ihr diesjähriges Album hieß Ghost Ranch, und das hier war der Beitrag daraus zu dem aus gutem Grund nie endenden Genre der existenziellen Flugzeugballade Southbound Plane. See the road winding through the canyon down to the valley. Swallows are gathering on a fence by the far right lane. Seems like all of God's little creatures are getting restless. Two more hours and I'll be on a southbound plane. There's a gray light shining on the far side of my eyelid, and a stillness in my mind that I can't explain. Angry men and women in their family vans spreading the gospel, but I got a ticket for a window seat on a southbound plane. Blue blue sky, for as far as my eyes can see. Blue blue sky, for as far as my eyes can see. What else can you leave behind other than the things you don't really care for? Spare them for the rapture, circling over the plane. I'm gonna be traveling like that long, sweet journey. There's only so much you can take and go to plane. Blue blue sky. For as far as my eyes can see. in the night. The stars swinging in the sea. It's dazzling. Kicks a possibility. I hear music blowing in the breeze. It's dazzling. I'm not even tired. This world's for. I watch the sun drop in the sea. It's dazzling to me. I'm not even tired. The world I wanna see. I hear music blowing in the breeze. I'm not even tired. This world's for. Ich gebe es zu, diese Sendung wandelt sich zusehends von einer Rückschau zu einer andere Songs aus Alben, die ich in meinen Sendungen gespielt habe, Playlist. Das erste Mal jedenfalls, dass dieser fabelhafte Song namens Summerland aus dem Kim Deal Solo-Album Nobody Loves You More in einer meiner Sendungen zu hören war, sozusagen ihr End of the Season, ein fabelhaftes Stück. Das, was jetzt kommt, war aber sehr wohl schon zu hören im Heartbeat aus Michael Kiwanukas Small Changes. Dieses unwiderstehlich pirschende Lied namens Rebel Soul, also Kopfhörer aufsetzen und das Zusammenspiel von Klavier, Arpeggios und Bassline genießen, aber echt jetzt wirklich. Watch you fall and cast your devils on to me. Gotta break all those chains. Too scared to show all of your rebel soul. But I won't mind. I won't. About that time. Tell me I'm a winner. Tell me I'm a winner. Tell me I'm a winner. Can't take no more. That you don't believe. Why should I be afraid for you to go and take back what I stole. Well, I don't mind. No, I don't mind. Girl aus Julia Holters heurigem Album, das da geheißen hat Something in the Room She Moves und auf dem sie den Tod ihres kleinen Neffen und die Geburt ihrer Tochter verarbeitet hat. Und vor dem Sun Girl hatten wir die Sister Moon aus Nova, dem diesjährigen Album von Beautify Junkyards. Ja, auch von diesem Album hatte ich bisher nicht diesen Song gespielt, aber auf die Art konnte ich jetzt Paul Weller unterbringen, der darauf singt, wie man gehört hat, ohne dabei einen Track von seinem 2024er Album 66 auch noch in die Playlist zu zwängen. Aber er ist eben schon dabei, der Weller hier, also bitte. Das davor war Michael Kiwanuka und was ich auch vorhin in Bezug auf Selbstverständlich nehmen gesagt habe, das lässt sich, glaube ich, auch auf Laura Marling anwenden. Ich meine, Patterns in Repeat, ihr diesjähriges Album, klar ist, dass die Kirche des Nick Drake, insofern nichts Neues, aber wenn jemand anderes sowas hinwerfen würde, da legen wir schon auf den Knien eher. Und nur bei ihr erwarten wir uns das. Also das ist quasi der Titelsong daraus. Patterns, die erstaunliche Laura Marling. Zena, you're squared your toes, but your family knows, hangs around. You're still a ballerina, everybody knows. With ever more relief than patterns in repeat can begin to have your children, your flock. Pulled for Doctor, I've been pondering over which ailment to bring you, if I'm only allowed to bring you one. If I'm only allowed to bring you one, then I bring unto you my heart, shrouded in the dark, fluttering wildly far from the mark. Fluttering like the sparrow in the tree. And all that I can think about is how I long to be, leaving the party early, leaving the party. Look at you, look at you, look at you, fighting with the garden, carrying the mud through to the hall. Carrying the mud through to the hall, and through it all, you know you stumble and you strive, sharpening the knives, keeping sober, trying to feel alive. Friday night you're coming out with me, but a glance across the table and we know we both agree, I'm leaving the party early, leaving the party, leaving the party early, leaving the party, leaving the party early, leaving the party. Centuries of old morose philosophers, and still there's only two or even close. Still there's only two or ever close to understanding what it takes to make the most of living as it goes. Nietzsche, Spinoza, the rest of them are ghosts, lost within the maze they couldn't see. Through incident or accident, so many now are free. A glance across the table and we know we both agree. And all that I can think about is how I'd long to be. Party Early von Alice Jones alias Trust Fund aus seinem Album Has It Been A While. Und davor Laura Marling, ja, beides gehört zur Kirche des Nick Drake, so ist es halt in den 2020ern. Ein halbes Jahrhundert nach Nick Drakes Tod ist er ein dauerhaftes, liebevoll gepflegtes Genre geworden. Und ein Mitglied der Kirche des Mark Linkers, vielleicht, ich habe nicht gefragt, ist Ratrock Todd St. Jans, der dieses Jahr sein vielleicht bestes Album rausgebracht hat, Gothic Junkyard. Dieses Lied daraus heißt Dreams. Dem Album Never a Straight Line von Stutzi aus Salzburg, auch eine der ohne viel Verursachung öffentlichen Aufruhrs in unser Leben gebrachten Freuden des vergangenen Jahres, wobei das Vinyl kommt erst noch. Also Freuden des vergangenen Jahres, sowie auch Radrock Todd St. Jans aus Graz, den wir davor gehört haben. Das war eine Ausgabe von FM4 Heartbeat mit mir, Robert Rothev aus der englischen Einschicht. Meine letzte in diesem Jahr, die erste im nächsten, wird dann fast aufs Datum genau das 30. Jubiläum dieser Sendung. Ja, das ist sogar mir aufgefallen. Feiert man sowas? Muss noch überlegen. Ganz sicher gefeiert habe ich im vergangenen Jahr die Rückkehr einer Band, die um die Jahrtausendwende und dann wieder in den 10er Jahren Heartbeat Sounds erklingen hat lassen, nämlich die Beechwood Sparks. Across the River of Stars war dieses Jahr ihr Album. Ja, damals haben wir sie als Teil der Kirche der Birds verstanden. Jetzt sind sie selber schon Menschen mit Geschichte. Das hier war heuer ihr Lied zur Zeit. Wondering, have we gone too far? It scares me what people do, singen sie. Das ist Torn in Two, die Beechwood Sparks und der Zustand von Amerika. Bis zum nächsten Mal auf der anderen Seite. Falling in the yard. garden is lost. It's torn in two, the totem that was true. We have to mend it faster. Dieser Act. Demnächst live in Österreich. Carson Coma. Bad Nerves. Neuchat Doma. Millennium Kid. Und vielleicht denkst du auch mal an mich. Friedberg. Alle Konzerttermine findest du online bei uns. @